Ja, nach Spanien fahren viele Europäer, nur wegen Sonne und Wasser und Wein. Einer später, doch der andere umso eher, fährt Richtung Spanien und packt die Koffer ein. Den Regenmantel lassen wir zu Haus, in Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Viva España, der Himmel weiß, wie sie das macht. Viva España, die Gläser, die sind voller Wein. Viva España, und jeder ist ein Matador. España, por favor.